Ja, guten Abend. Ich dachte mir, den Abend so zu gestalten, dass ich erstmal einen kleinen Vortrag halte über vielleicht meine eher etwas persönlichen Beziehungen zu Wolfgang Poort, also wie ich auf ihn gestoßen bin und warum ich das damals so toll fand, dass ich ihn gefragt habe, ob er bei mir veröffentlichen will. Das war 1983 und das ist so ein bisschen die Geschichte unserer, ja, dessen, was ich eben so gut an seinen Schriften fand. Und anschließend werde ich noch einen Artikel von ihm vorlesen, für den Fall, dass Sie jetzt nicht so Poort-Spezialisten sind, kriegen Sie dadurch einen Eindruck, wie er schreibt und was er in Bezug auf Israel in diesem Fall für eine Position hatte oder hat. Und anschließend können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Aber vorerst müssen Sie mit dem Vortrag vorlieb nehmen. Es war Anfang der 80er Jahre, als mir die bei Rotbuch erschienenen Bücher von Wolfgang Poort, Ausverkauf und Endstation, in die Hände fielen, die ich begierig verschlang. Nicht nur, weil ich eine große inhaltliche Übereinstimmung mit seinen Texten feststellte, sondern auch, weil da jemand einen neuen Ton anschlug. Der Autor verstand es, seine Thesen und Analysen mit großer Schärfe, Klugheit und Eleganz zu formulieren. Kein Wort klang falsch oder deplatziert. Er verwendete keine Schaumsprache und keine Weihrauchvokabeln. Seine Argumentation traf ziemlich genau und er nahm keine Rücksicht auf den Gegenstand seiner Kritik. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube noch heute, dass es keinen begnadeteren Schreiber gibt, der seine politischen Analysen, denen immer etwas Selbstverständliches innewohnte, mit größerer Überzeugungskraft zu Papier bringen konnte und der dabei Witz und Sarkasmus besser einzusetzen gewusst hätte als Wolfgang Poort. Seine Vortragskunst hielt sich dagegen in Grenzen. Er hielt sich, so wie ich jetzt auch, lieber am Manuskript. Und Ende der 60er Jahre, das war er in Frankfurt Student gewesen und hielt da mal eine Rede auf einem Teach-In. Wir haben die Zuschauer dann aufgefordert, doch endlich frei zu reden, weil Poort auch noch vom Blatt ablas. Aber das nur als kleine Episode am Rand. Dabei nahm Poort immer den gegenteiligen oder zumindest einen anderen Standpunkt ein, als den, den einzunehmen er Denkfaulheit nachwies und der von Leuten vertreten wurde, die lieber im Mainstream verharrten oder glaubten, mit dem Weltbild eines Tagesschausprechers ihre Karriere voranzubringen. Und diese intellektuelle Kompromisslosigkeit, diese Unnachgiebigkeit in der Argumentation sprach mich sofort an, seit die Linke, die Grünen und die Friedensbewegung nationale Töne anschlug und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten. Weshalb auch deren Sprache immer schaumiger und staatstragender wurde. Und deshalb hatte ich schon seit geraumer Zeit nach etwas gesucht, das politisch radikal, intelligent, arrogant gegenüber dem Gegenstand und den Leuten war, die medial in der Öffentlichkeit den Ton angaben. Und weil seine Texte nie langweilig waren und immer mit einem überraschenden Gedanken aufwarteten, empfand ich sie als brillant. Klar, es gab Marx, Hegel, Adorno, Horkheimer, aber sich an deren Ansichten zu erfreuen und sie zu bestaunen, war etwas anderes, als sie auch produktiv zu wenden, wie Poort das scheinbar mühelos gelang. Die meisten haben das nicht geschafft, im Unterschied zu Poort damit Karriere an der Uni machen, indem sie nur lange genug Klassiker-Exegese betrieben. Aus den Büchern Poorts drang ein Sound, der ein ganz anderer war als der, den ich bislang kannte, unabhängig, erfrischend und nicht darauf aus, korrekt zu sein und die Wahrheit gepachtet zu haben. Die erste Anstreichung in Ausverkauf galt dem Satz:

es auch nur zu wollen. Denn außer den Palästinensern selber kann niemand wirklich Interesse daran haben, an einem zweiten Israel im Nahen Osten, nach den Erfahrungen, die man mit dem ersten Israel machte und die sich jetzt auf deprimierendste bestätigen. Wenn Menschen sich als Volk zusammenrotten und einen eigenen Staat bekommen, sind alle humanitären Traditionen und ist die ganze Leidensgeschichte vergessen. Als Patrioten fügen sie anderen zu, was sie erlitten, als sie als vaterlandslose Gesellen galten. Kein Grund zur Annahme, die Palästinenser würden sich, wenn sie Erfolg hätten, anders verhalten als die Israelis. Kein Grund freilich auch von den Palästinensern zu erwarten oder zu verlangen, aus den Bombardements ihrer Flüchtlingslager durch die israelische Luftwaffe eine andere Lehre zu ziehen als jene Juden, die Israel gründeten, dass man vertreiben und verfolgen muss, wenn man nicht zu den Verfolgten und Vertriebenen zählt. Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Die Port hat den Artikel damals in der Taz veröffentlicht, immerhin, und er hat damit wahrscheinlich eine größere Debatte natürlich auch wiederum angefacht in der Taz, weil sich viele Leute darüber empört haben. Wie er auch überhaupt in der damaligen Zeit sehr viel unterwegs gewesen ist. Ich habe da mittlerweile so ein bisschen recherchiert, und weil ich dann irgendwann, hat mir nämlich jemand erzählt, dass er damit auch in Hamburg auf einer Veranstaltung war mit Karl-Heinz Roth, was mich gewundert hat, weil ich gar nicht wusste, dass er mit Karl-Heinz Roth damals zu tun hatte. Und ich habe Karl-Heinz Roth daraufhin mal angemailt und so, und er konnte sich dann noch vage dran entsinnen, nur dass Port einen Vortrag gehalten hat und es danach zu tumultartigen Szenen kam. Und er daraufhin überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hatte, überhaupt irgendwas zu sagen. Und ich glaube, so ging es häufiger zu. Im Gegensatz vielleicht zu heute, wo das alles etwas gesitterter vonstatten ging. Aber naja, jetzt bin ich jedenfalls zum Ende angelangt, und ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, ob Sie Support oder zu der Gesamtausgabe irgendwelche Fragen haben. Ah, da kommt mein Helfer in der Not. Ich hätte mir auch selber eine Frage stellen können. Willst du? Nee. Also, ich kann natürlich auch erstmal noch was zu der Werksausgabe, wie ich da drauf kam, erzählen. Also der Gedanke, mit dem Gedanken gehe ich schon lange mit mir schwanger quasi. Es ist natürlich ein größeres Projekt, und ich habe mir das zunächst auch nicht zugetraut. Ich habe dann auch mal Hensmann gefragt, ob er Lust hätte, das vielleicht irgendwie ein bisschen zu subventionieren, die Ausgabe. Aber ich habe da nur ein Ablehnungsschreiben zum standardisiertes Ablehnungsschreiben von der Sekretärin bekommen. Deswegen ist der Gedanke trotzdem nicht aus meinem Kopf gegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal damit an. Und bin vorher auf die Idee gekommen, da quasi die Werke zu subskribieren. Und darüber kam dann tatsächlich ein bisschen was zusammen, also ungefähr so an die 130 Subskribenten, die das zumindest möglich machen, dass die Druckkosten einigermaßen gedeckt sind. Und ich habe das auch deswegen gemacht, weil natürlich Port, wie vielleicht ja auch aus dem Vortrag ein bisschen deutlich wurde, für den Verlag sehr wichtig gewesen ist. Er hat im Verlag, damals hatte ich das war 1979 gegründet, also ich hatte da noch nicht viele Bücher gemacht. Ich bin da in den Verlag, mit dem Verlag angefangen und Bücher gemacht, ohne eigentlich irgendeine Ahnung vom Buchgewerbe zu haben. Ich habe mir das alles mehr oder weniger selber beigebracht. Hatte natürlich Ansprüche, die mich selber daran gehindert haben, viel Bücher überhaupt für wert zu befinden, dass sie herausgegeben werden. Und weshalb meine Buchproduktion bis 1983, als ich das erste Mal Wolfgang Quart getroffen habe, sehr gering. Also das fing damals eben mit der Reihe, die ich dann gemacht habe, Kritika Diabolis, von der es jetzt mittlerweile ungefähr 250 Bücher gibt. Da habe ich gerade mal mit den ersten beiden angefangen. Also das heißt, es war wirklich zu Beginn des Verlags und als Quart dann sofort gesagt hat, würde er machen, war das quasi so eine Art Anfang tatsächlich. Und und ich muss auch sagen, dass ich von Quart und der Auseinandersetzung mit seinen Texten tatsächlich sehr viel gelernt habe, mehr wie in meinem Studium der Frankfurter Schule. Also ich habe auch Soziologie studiert, wie Quart und Philosophie, weil das befreit von dem universitären Zusammenhang nochmal was anderes gewesen ist. Und er war also sehr wichtig und ich habe von ihm sehr viel lernen können. Und die Auseinandersetzung bzw. die Geschichte, auch wenn die auch längere Phasen hatte, wo wir weniger miteinander zu tun hatten oder wo eben auch keine Bücher erschienen sind, war mir immer sehr wichtig gewesen und sehr wichtig geblieben. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann auch wirklich angefangen damit. Und ja, so, um meine eigene Frage mal zu beantworten.